Deutschlandfunk. Hey, in diesem Podcast begeben wir uns auf eine Zeitreise durch Deutschland zwischen 1918 und 1959. Das sind die Jahre, die der Literaturwissenschaftler Viktor Klemperer in seinen Tagebüchern festgehalten hat. Das hier ist die 13. Folge. Wir haben die Weimarer Republik und den NS-Staat inzwischen hinter uns gelassen und schauen uns heute an, wie aus einem Deutschland zwei Staaten werden. Die BRD und die DDR. Ich bin Leonie Schöler. Ich bin Journalistin und Historikerin und begleite euch als Host durch jede Folge. Die Geschichte geht weiter. Viktor Klemperers Tagebücher 1918 bis 1959. Die Feindschaft der beiden Deutschlande ist jetzt ganz offenkundig. An die Stelle von Art bewusst scheint jetzt klassenbewusst getreten. Befreien. Niemand erobert mehr, jeder befreit. Folge 13. Zwischen allen Stühlen. Auferstanden aus Ruinen. Als am 7. Oktober 1949 der Staatsvertrag der DDR unterschrieben wird, liefert die Regierung die passende Nationalhymne gleich mit. Eine Friedenshymne soll sie sein, mehr als nur eine Melodie. Sie ist Symbol der Hoffnung und des Neuanfangs. Man will Deutschland wieder aufbauen und eine gerechtere Gesellschaft schaffen, in der alle Menschen gleiche Chancen haben. Ein Arbeiter- und Bauernstaat, in dem das Wohl des Volkes an erster Stelle steht. Und mittendrin in dieser Utopie Viktor Klemperer. In der letzten Folge haben wir gehört, dass er und seine Frau Eva wieder in ihr Haus in Dresden zurückkehren konnten. Freunde und Familie haben sie immer wieder gefragt, ob sie das zerstörte Deutschland nicht ganz verlassen wollen, indem sie Tür an Tür mit ehemaligen bekennenden Nazis wohnen. Aber sie wollen in der Heimat bleiben. Nicht nur, weil Viktor Klemperer zum Ende seines Lebens endlich einen Lehrstuhl angeboten bekommt, wenn auch nur an der kleinen Universität Greifswald. Und weil sie in Ostdeutschland bleiben, wird das Ehepaar Klemperer Teil des DDR-Projekts. Beide engagieren sich politisch für den kulturellen Aufbau der DDR. Sie musikalisch und er intellektuell. Berlin wird wieder aufgebaut und alle sind dabei. Wir lassen unsere Heimatstadt uns nicht nochmal verschrotten. Die Schippe und die Karre her und ran an die Klamotten. 1950 lässt sich Viktor Klemperer sogar als Abgeordneter des Kulturbundes der DDR in die Volkskammer wählen. Und das, obwohl er fast so zerrissen ist wie Deutschland selbst. Die politischen Systeme in Ost und West sind für ihn beide fehlerhaft. Im Westen sitzen weiter viele Altnazis ganz oben in den Chefsesseln, Parlamenten und Redaktionen, als wäre nichts gewesen. Im Osten werden die bürgerlichen Freiheiten hinter der bunten Propagandafassade eingeschränkt. Die Wahl zur Volkskammer ist scheindemokratisch. Ich sagte Unfreiheit im Osten und im Westen. Aber im Westen bin ich Sklave einer schlechten, im Osten einer guten Sache. Die Regierung der DDR und ihre Propagandamaschinerie sind in diesen frühen Jahren noch klar auf stalinistischem Kurs. Josef Stalin, Diktator der Sowjetunion, gibt den Ton an. Dabei hat auch Stalin Millionen von Menschen auf dem Gewissen, die in den Gulag-Straflagern oder infolge von Säuberungsaktionen oder Hungersnöten gestorben sind. Das steht natürlich im krassen Kontrast zu dem friedlichen Image, das sich die DDR selbst gibt. Und auch das moniert Klemperer in seinen Notizen immer wieder. Und damit starten wir jetzt in die Tagebücher der Jahre 1948 bis 1952. Hier ist Rias Berlin. Hier ist der Deutschlandsender. Eine freie Entlang Stimme der Freiheit. Auf denen sich der Interzonenverkehr abspielt, treten jetzt spricht die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit. Wir wissen, dass viele in der sowjetisch besetzten Zone zu Spitzendiensten gezwungen werden. Um persönliche Vorteile zu gehen, haben sie Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Achtung, Dresden! Weder Agenten noch Saboteure. Weder Ringerskommentatoren vom Schlage eines Herrn, noch Schmierfinken vom Schlage der Schotzen Träger können da etwas dran ändern. Hier nach Sarako kam der Sascha heut früh zurück. Wir besinnen uns gut auf das Jahr 48, wo die Blockade verhängt. 9.2.48 Erlösung von Greifswald. Das romanistische Ordinariat Halle ist mir in aller Bestimmtheit angeboten und in Leipzig kann man mir ein Ordinariat in soziologischer Fakultät zurechtmachen. Beglückung Evas. Genau 256 Tage waren wir hier. Erfreulich vom Schlafzimmerfenster aus die beiden Pappeln. Hinten rechts auf dem hohen Schornstein das Storchennest. An- oder abfliegen habe ich die Tiere nie gesehen. Gestern, 19.06. früh, ging minutenlang die Sirene. Wir glaubten, der Schaltknopf einer Fabrik sei stecken geblieben. Es war aber eine Konvokation zur Protestversammlung auf dem Markt. Die Währungsreform des Westens. Mittag sah ich eine Schlange vor der Bank am Markt. Sonntag, 11. Juli. In Berlin Akademiefeier für Planck, den mit 96 Jahren Verstorbenen. Auf der Tribüne die 2-3 Dutzend der Auserwählten, die ich mit tiefem Neid betrachtete. Ich schlief sehr rasch und sehr fest ein. Die Qual des dreifachen Geldes, Westmark, neue Ostmark, alte Ostmark, der überall verschiedenen Verrechnung, der eine nehme dies Geld nicht, der andere jenes nicht. Eine Westmark jetzt gleich 5, jetzt gleich 2, jetzt gleich 1 Ostmark. Eine alte Ostmark im Osten, wertlos. Im Westen gleich 10 Pfennigen. Ein Nickelgroschen im Osten gleich 10 Pfennigen, im Westen gleich 1 Pfennig. Halle, Kiefernweg 10, Freitagmorgen, 27. August, 48. An der äußersten Grenze der Stadt, mitten im Heidewald. Eva ist immer neu beglückt von dieser Landschaft. Sie ist auch sehr einverstanden mit der gepflegten Großstadt Halle. Am Montag, 30.08.48, meine erste, im ganzen Leben erste Rede in Leipzig. Es ist mir ein ungemeiner Triumph, wie sehr man mich jetzt bei Teubner estimiert. Das Gespräch kam fast sofort auf Zeitschriftenpläne. Ich kam in Fahrt. Ostorientierung, ein Forum des Ostens für alle Intellektuellen. Allein, wie man zu meinen schien, könnte ich das nicht redigieren, aber leitend, mit guten Helfern sicherlich. Ich will keine Mitarbeiter aus dem Westen. Ich will dem Westen zeigen, dass der Osten die westlichen Dinge fortsetzt und führend erweitert. Donnerstag, 2.9.48. Gestern Abend im Schützenhaus Alexandrow-Ensemble. Ich zerklatschte mir die Hände. Gesungen wurde auch das Lieblingslied der russischen Schustersoldaten im Hof unseres Judenhauses Zeughofstraße, die mir einigermaßen das Leben retteten. Montag, 13. September 48, Halle. Von den großen VVN-Feiern hielt ich mich zurück. Nur gestern Mittag mit Eva zur kleinen Feier im Haus der Universität. 50 Personen geladen, kleines Mittagessen. Der erste Blick bei solchen Gelegenheiten jetzt, welche Bestecke, mit oder ohne Messer, mit oder ohne Fleisch? Dies war ohne Messer. Telegramm von Dressel. Annemarie, 17.09. heimgegangen. Es hat uns erschüttert und auch wieder nicht erschüttert. Für uns war sie längst erstarrt und eigentlich tot. Heimgegangen. Welch ein Glück, wer so denken kann. 10. Oktober 48. Eva hatte sehr viel Kuchen gebacken und mir einen richtigen Geburtstagstisch aufgebaut, einen Papierkorb mit eigener Bemalung, einen Bettvorleger, einen Füllfederhalter, einen Elektroanzünder. Wendt hat mich gebeten, den Vergleich Hitler-Herzl zu ändern. Man verüble ihn mir. Ich habe geantwortet, dass Herzl kein Hitlermann sei, geh aus meinem Kapitel hervor. Im Übrigen sei mir der jüdische Nationalismus verhasst. Wendt sagt, selbst negativer Vergleich mit Hitler sei Beleidigung. Man stellt mich als Antisemiten hin, setzt mir die Pistole auf die Brust. Das Kapitel streichen oder gründlich ändern, sonst könne die neue Auflage nicht erscheinen. Einen Augenblick wollte ich auf das Erscheinen verzichten. Sonntag, 14. November 1948, Halle. In den letzten Wochen hatte ich dreimal Brief von Vosslers. Sehr warme Anerkennung meiner LTI. Bitterste Klage über Münchener Zustände. Brief von Lerch, beigelegt in Maschinenschrift die vollkommen farblose Anzeige meiner LTI. Dies harmlose Zeug hat er bisher vergeblich bei 6 Zeitungen des Westens unterzubringen versucht und fragt mich, ob ich den Grund dieser Ablehnungen zu ergründen wüsste. Natürlich weiß ich ihn. Weil mein Buch nach den Sowjets riecht, weil es von den Nazis spricht. Die Feindschaft der beiden Deutschlande ist jetzt ganz offenkundig. LQI, Kumpel, Kombinat, Aktivisten. Freitag, 31.12.48 abends. Vormittag bei rauem Wind mit Eva über die Brandberge. Frisch gegrabene Schützenlöcher und Grabenstücke von einer Übung der Russen her. Vereiste Pfützen, die eigentümlich wildkahle Landschaft, die Waldstücke, der winterliche Nebel am Rand der Stadt. Zum Polizeibüro um den neuen Pass, den einheitlichen für Ostdeutschland. Povera piccola Germania. Und über allen diesem Jubel leuchtet das Bild Stalins auf einem goldenen Grunde, Freitagabend, 4. Februar 1949. Sehr bedrückt durch Evas Zustand. Sie geht gebückt, ist häufig kurzatmig, abends fast immer von Schmerzen gequält. Sonnabendnachmittag, 12.02.49. Vaters Todestag. Wenn ich den Kinderglauben hätte, er sehe von oben herab mir zu. Er hätte ungemischtere Freude an meinem Leben als ich selber. Kaum ein Tag noch ohne Sitzung oder Referat oder Ähnliches, der Terminkalender immer voller, jeder Vortrag bringt die Einladung zu 3 weiteren, und ich lehne nie ab. LQI, ein Student auf meine Frage, warum er 44 Wochenstunden höre, er müsse sein Soll erfüllen. Dienstag, 8. März. An die Stelle von Art bewusst scheint jetzt klassenbewusst getreten. Ich schlafe im Lesen, im Schreiben, ich schlafe überall ein. Heute nun, während ich mittags an diesen Notizen saß und darüber einschlief, telefonische Nachricht vom Tod Vosslers. Meine Welt versinkt. Berlin-Friedenau, 29. Mai. Entscheidend ist das durchdringende Gefühl, im Ausland zu sein, im Feindlichen, in einer absolut anderen Welt. Und das ein paar Straßen vom heimatlichen Berlin entfernt. Das Geld, du kannst die Tram nicht bezahlen, die Waren im Schaufenster. Das Rechnen der Menschen, 2 Mark das Kino und für dich sind es 8. Und das Denken. Das Denken. Dienstag, 2. August, morgens. Als wir gestern aus Weimar kamen, fand ich in der täglichen Rundschau die Liste der Nationalpreisträger. Ich nicht und wieder Kraus. Das Schweinchen war so sehr aufgeblasen, nun ist es nicht nur abgeschwollen, sondern endgültig geplatzt. Es bleibt ein kleiner Journalist übrig. Ferienwochen Dölchen in unserem Haus, Freitag, 5. August. Das Grundstück sehr zugewachsen, grüne Wildnis, sonst in leidlichem Zustand. Am Mittwoch saßen wir ganz still hier oben. Gusti Wiekart telegrafierte hiesige Adresse. Sie ist wenig verändert. Die 62 Jahre sieht man ihr nicht an. Von Göttingen ist Gusti schwarz über die Grenze gegangen und hat offenbar ihren Freunden einige Schwierigkeiten bereitet. Wir sprachen 100 Dinge durcheinander, überall Tote auf dem Weg. Weimar, Ehrenbürger Thomas Mann. Den charakteristischsten Augenblick berichtet sicher niemand. Thomas Mann in der Einleitung zur durchaus passablen Rede sagte, sofern man hier in Weimar überhaupt von Osten reden kann. Demonstrativer Beifall. Mann mag unschuldig sein. Er wollte wohl sagen, wir hier sind Deutschland schlechthin. Aber der Beifall hieß, wir hier sind Westeuropäer. Nachher schüttelte mir Wilhelm Köhnen die Hand, froh lächelnd. Er macht sich noch, er kommt noch zu uns. Die jämmerliche Bescheidenheit der Linken. Dieses demütige Glück. Man hat ihn bei Gutenfürst eingeholt wie einen Herrscher. Am arschleckendsten der Kulturbund. Man applaudierte stehend und langdonnernd. Meine erste Wiederkehr nach Deutschland gilt dem alten Vaterland als Ganzen. Für etliche 70 gut aussehend. Wie ein glattrasierter amerikanischer Dollarmann. Wenn ich auf dieser Reise mich um die deutsche Bevölkerung der sogenannten Ostzone nicht bekümmert, sondern sie zur LQI befreien. Niemand erobert mehr, jeder befreit. Die volksdemokratischen Armeen tun es, die Partisanen haben es getan. Und in Noaks Programmschrift will der Westen die Balkanländer durch Kreuzzug befreien. Kreuzzug für das Christentum, für Europa, für die atlantische Kultur. Brief von Julius Babb aus New York. Man hat ihm von meiner LTI geschrieben. Es gehe ihm sehr bescheiden. Er habe gute Angebote nach Deutschland, werde aber nicht kommen. Ihm seien 100 Freunde und Verwandte ermordet, die Nazis liefen frei herum. Er würde immer fürchten, jemand die Hand zu schütteln, der vielleicht seine kleine Nichte in den Gasofen gestoßen habe. Ich will ihm antworten, Sie müssten trotzdem kommen. Mittwochabend, 12. Oktober 1949. Die Deutsche Demokratische Republik tobt seit gestern im Rundfunk. Die Präsidentenwahl, die Aufmärsche, die Reden. 20 Millionen sind noch kein Drittel des deutschen Volkes. Und von den 20 sind mindestens ein Dutzend antisowjetisch. Ich weiß, dass die Demokratische Republik innerlich verlogen ist. Die SED als ihr Träger will die Sozialistische Republik. Sie traut nicht den Bürgerlichen und die Bürgerlichen misstrauen ihr. Irgendwann gibt es Bürgerkrieg. Ich bekam ein Hetzblatt aus Berlin, Zehlendorf, zugeschickt. Merkt euch, die Verräter, die SED-Verbrechen werden bestraft werden. Ich rechne zu den Russenknechten. Ich bin vorgemerkt. Sonntagmittag, 6. November 1949. Evas Herzanfall bei Tisch hat mich schwer erschüttert. Wir fuhren nach Hause, sie schlief gut, schläft auch jetzt. Eva sagte gestern, ich habe ein ganz interessantes Leben gehabt. Dienstag, 17. Januar 50, Halle. Am Samstag die FDJ-Hochschultagung. 500 Leute etwa. In der Diskussion warf ich ein paar Rosinen aus meinen üblichen Kuchen unter das Volk, ungeahnt stürmischer Beifall. Sie klatschten stehend, sie riefen »Hoch, Professor Klemperer!« Eine Weile hat es mir wohlgetan. Freitagabend, 3.2.50. Frost, Glätte, Schnee, versagende Heizung. Eva im kleinen Zimmer, ich im Mantel am Schreibtisch. Evas Zustand unverändert. Sie ist sehr dick geworden. Sie geht gebückt, kommt nicht aus dem Haus, hat oft Schmerzen. Die Wohnung hier in Halle ist endgültig gekündigt. Donnerstag, 16.02. Seminarfest meiner Romanisten in der Mensa. Eigentlich sind sie rührend. Die Bewirtung? Ein Teller Kartoffelsalat, eine halbe Semmel, ein Glas Bier. Dabei aber zufrieden und vergnügt. Sie machten sich den Scherz, Eselsmesse zu spielen. Wir Professoren wurden geprüft. Und dann eine Polonaise. Ich entfloh. Dresden-Dölschen am Kirchberg, 7.3.1950. Der große Möbelwagen mit dem Anhänger und dem Traktorvorspann erschien um 10 Uhr mit 7 Leuten. Bis 14 Uhr wurde ausgeladen. Es ist ein ziemlich stolzes Besitztum, das wir uns in diesen Jahren angeschafft haben. Wir hatten gar nichts mehr und sind nun sehr reichlich eingerichtet. Fast zu reichlich. Gestern Freitag, 10. Berlin-Präsidialrat. Um 5:45 hier abgeholt. Ein paar Kilometer vor Berlin lag frischer Schnee. Neben mir ein neuer Präsidialrat, Sedlacek. Dicker, liebenswürdiger 40er. Stahlspezialist. Professor in Aachen. Jetzt Direktor der Max-Hütte, Nationalpreisträger. Ich solle einmal sein Werk besuchen. Dresden, Sonntagabend, 19.03. Wir sitzen mit den Schreibmaschinen einander gegenüber. Evas Mühle klappert Spanisch. Meine gibt alle paar Minuten einen Ton her. Das dörflich-nachbarliche Leben hier oben ist kaum verändert. Wir sitzen still zu Hause, Eva fleißig, ich bemüht, fleißig zu sein. Ich will ein Ex-Libris haben, zwischen allen Stühlen. Intersedia. Donnerstagnachmittag, Himmelfahrt, 18.05. bei obligatem Gewitter. In der Jägerstraße war überhaupt kein Wagen aufzutreiben. Hier aus größerer Gesellschaft tritt mir Sedler Jack entgegen, den ich im letzten Präsidialrat kennenlernte. Sofort freundschaftlichste Berührung. Ich werde in Saalfeld über Nation und Sprache vortragen. Er wird mir und Eva die Maxhütte zeigen. Er fuhr, selber steuernd, über Potsdam nach Halle. Mann von genau 50 Jahren, Typ eines blonden Polen, erzählte unterwegs, armer Junge aus Gleiwitz, studiert Chemie und Metallurgie, verdient Studium in Fabriken, spielt auch in Cafés Klavier, Professur, ich glaube in Gießen, Hüttendirektor. Im Übrigen, ich mache Stahl und führe meine Aufträge gut aus und ich sorge für meine Arbeiter. Tritt in die Nazi-Partei, macht Rüstungsstahl. Immer jüdische Freunde, behält einen jüdischen Arzt im Werk, deckt den Entdeckten, wird von Gestapo verwarnt. In den letzten Breslauer Tagen will man ihn hängen. Ich gehöre zur SED, habe die Maxhütte groß gemacht, bin Nationalpreisträger. Frage, macht er nicht für den nächsten Adolf genauso guten Stahl wie für den Verewigten? Hat man ihn seiner Judenfreundlichkeit wegen freigelassen und hochgestellt oder weil man ihn braucht? Dienstagabend, 30. Mai, Dresden. Heute wieder Neumarks Sekretärin bei uns. Sie kämpft um ihre Anerkennung als ODF. Sie muss sich wegen des damaligen Postens verteidigen. Der dunkle Fall Neumark. Er soll eine 10-jährige Strafe verbüßen. Brief von Inge und Peter Klemperer, Geburt eines Sohnes. Nach 4 Tagen schon ganz munter. Sie schreibt, der erste Klemperer, Pionier. O Großvater Berthold. Mittwochnachmittag, Direktorzimmer, 14. Juni, 50, Halle. Heute Vormittag lange mit Rita Hetzer. Wir kamen auf das uns beide bedrückende Thema Partei und Kultur. Wir fühlen uns beide überaus beengt. Ich sagte, Unfreiheit im Osten und im Westen. Aber im Westen bin ich Sklave einer schlechten, im Osten einer guten Sache. Meine Damen, im bis auf den letzten Platz gefüllten Titania-Palast in Berlin-Steglitz beginnt heute Nachmittag mit der festlichen Eröffnungssitzung der Kongress für kulturelle Freiheit. Und wir haben hier noch nie so viel Prominenz gesehen wie an diesem Montag. Die Bühne haben die Berliner Philharmoniker Platz genommen, die diese festliche Eröffnungssitzung beginnen werden mit der Egmont-Ouvertüre. Freitagmorgen, 30. Juni. Berlin gestempelt durch Zensurärger. Inzwischen tagt in Berlin-West ein Schriftsteller- und Kulturkongress der Westler und Antisowjetler. Lange blättert noch einmal die Lyrik durch, die ja schon 48 kastriert wurde. Romain muss natürlich weg, das Schwein sitzt mit G zusammen drüben. Ich? Romain zentral, auch in der Studie, unmöglich zu streichen. Große Erregung beiderseits. Kaum versöhnt auseinandergegangen. Am Mittwoch in üblicher Weise ein Seminar plaschandert, Audienz erteilt, dann Vorlesung. Fahrt nach Wittenberg, Nation und Sprache. Sehr hübscher Abend. Zu Hause machte ich noch für Eva einen Eilbrief fertig mit einem Päckchen Zigaretten und ein paar Worten der Liebe. Zum selben 46. Hochzeitstag kaufte ich ihr im HO üppige Schokoladensachen. Um 2 ins Bett. Stimmung im Seminar beherrscht von plötzlicher Kriegsgefahr. Kämpfe in Korea. Rita sagte, was habe ich vom Leben? Jetzt möchte ich meinen Mann haben. Jetzt meine Position als Wissenschaftlerin erringen. Soll wieder alles zerschlagen werden? Ich dachte an unser Häuschen. Ehe es neu hergestellt ist, könnte es eine Bombe im Dach haben. Freitagmorgen 5:30 im Schlafanzug, 21. Juli. Im Auditorium Maximum bei den Aspiranten am Dienstag war zuletzt Nachricht gekommen von der Verhaftung vieler Atombombenunterschriftensammler im Westsektor, vieler Studenten und zweier Professoren. Auch Misshandlungen vorgefallen. Protestnote. Gestern auf dem Parteitag: von neulich 1200 Verhafteten sitzen noch 500 im französischen Sektor bei brutaler Behandlung. Proteststurm. Resolution. Der Parteitag. Unter der Führung des Stalin, Führung hat das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland beschlossen, der zweiten Parteikonferenz vorzuschlagen, was in der Deutschen Demokratischen Republik Sozialismus planmäßig aufgebaut. Bei Schritt und Tritt, bei jedem herein und heraus, dutzende Male immer die schärfste Kontrolle. Immer genauestes Vergleichen von Delegiertenkarte, Personalausweis und Parteibuch. Einmal habe ich gestern meine Delegiertenkarte im Saal liegen lassen. Rita musste sie herausholen. Man ließ mich sonst nicht herein. Auch am Donnerstagmorgen, als Rita zur Kontrollstelle musste, der gleiche Tanz. Hier stand zufällig Becher neben uns. Als ich dem Ordner erklärte, wer Rita sei, sagte Becher zu mir kalt: »Das hat keinen Zweck. Ebenso gut können Sie ihm den Existenzialismus erklären.« Vielleicht sagt man zu oft, der große Stalin, in dieser Tagung, steht man zu oft auf, um ihn zu ehren, klatscht man zu lange. Der Widerspruch? Man gibt sich ganz als KP und als Sowjetland. Mir ist das sehr recht und sehr lieb. Aber man betont den antifaschistischen Block und das ganze Deutschland. Man kann nicht einmal behaupten, dass sie das eine sagen und das andere meinen. Sie sagen beides, ganz offen und im gleichen Atemzug. Sind sie naiv genug zu glauben, dass man ihnen glaube? Ich glaube, sie sind es wirklich. Die Stimmung aller hinreißend, wirklich mich mitreißend. Im Untergrund immer, es ist wie Nürnberg. Aber diesmal bist du selber bei der Partei und oben. Aber dann auch immer, diesmal ist es bei Gott die Sache der Menschheit und des Guten. Gestern Ulbricht, ein hässlicher Sokrates mit kleinem Vollbart. Donnerstagabend, 3. August, Dresden. Als ich am Montag hier wegfuhr, musste ich auf einer Leiter übers Dach in unser Schlafzimmer einsteigen, weil ich ein Hemd dort oben hatte liegen lassen. Und inzwischen war die Treppe eben gestrichen worden. Heute ist dort oben alles fertig, es klebt nur noch. Mittwochnachmittag, 23. August, Dresden. Ich höre täglich den Rias. Er sagt genau das Gleiche von der SU, was wir von den USA sagen. Haargenau. USA hat Kriegsverbrecher aus Landsberg am Lech entlassen. Wir klagen an. Rias sagt, und Sedlacek? Honorarabrechnung LTI für erstes Semester 1950. 1937 Exemplare verkauft. Es könnten mehr sein. Der Verlag tut wenig für mein Buch, von dem es überall still ist. Aber es sickert doch weiter. Und es wird bleiben. Mittwochabend, 6. September, Dresden. Gegen 10 in Leipzig. Zu Dieterich im 10. Stock. 2 Stunden ernsthafter und komischer Zusammenarbeit. Milderung und Reinigung meiner französischen Epik, so dass sie auf den Westen nicht allzu rot wirke. Und andererseits doch auch hier möglich sei. Text, Salon und Bordell. Er, so anstößig, allenfalls Dirnen. Ich, Damen und Dirnen. Er, entzückt, Text, für Diderot, Goethe, Schiller, Marx. Er, diese Gleichsetzung. Ich erkläre ihm, gerade darauf komme es an. Schließlich formuliere ich, Lessing, Goethe, Schiller, und ebenso Karl Marx. Schüchterner, könnte man nicht Max Weber statt Marx sagen? Frankfurt Main, Dienstag früh, 7 Uhr, 12. September, 50. Gestern, 11.09. um 7.35 Uhr hier. Trambahn weit hinaus nach dem Westen, ein sehr großer Block aus Wohnkästen. In einer dieser Zeilen Frau Inge Leetz, energische Frau, Dreißigerin, sympathisch, intellektuell. Oben eine sehr kleine, aber gut eingerichtete Bohème-Wohnung. Mehrere Leute da. Man sprach erbittert von dem VVN-Zusammenstoß am Vortag. Inge holte einen Mantel, nähte Knöpfe an. Gestern vom Denkmal der VVN beim Niederknüppeln abgerissen. Unsere Demokratie. Sie verbieten alles. Wir machen es doch. Du sprichst heute in Eschersheim bei einem Genossen privat, wenn wir kein anderes Lokal mehr finden. Morgen in Kassel, übermorgen in Offenbach. Um 7 bei Feigenbaum, galizischer Jude, in Frankreich erzogen, spricht Französisch und ziemlich gut Deutsch, Kirschner. Es war ein neues Restaurant verabredet, Hinterzimmer. Ein Professor spricht über den Humanismus. Das ursprünglich angesetzte Lokal, Polizeiverbot. Die dorthin Beorderten mussten umgeleitet werden. Hahn und ich warteten auf der Straße. Um 8:30 etwa kam als erstes ein junges Mädchen, Stud.Med., viertes Semester. Ein Polizeiwagen sei hinter ihr hergefahren. Es fanden sich etwa 15 meist junge Leute, Mehrzahl Studierende, zusammen. Wir bestellten Apfelwein. Gräulich. Ich kam übrigens nur zum ersten Schluck. Kürzeste Einführung. Ich begann meine Humanismuswalze. Ich war gerade über die Französische Revolution weg, da erschienen wie im Kino die typischen zwei Herren im hellen Zivil. Polizeimarke, aufgelöst. Die jungen Arbeiter, Verfassungsrecht, gelehrter Vortrag. Die Beamten sehr höflich, aber Schutz der Verfassung, Auftrag des Innenministers. Zu mir, wo ich wohnte, bei wem ich spräche. Ich sei als Professor hier, hielte hier wissenschaftliches Referat vor Freunden. Sie selber könnten zuhören. Wir müssen Sie bitten, mitzukommen, wenn hier nicht sofort weggegangen wird. Genaueste Aufnahme meines Interzonenpasses und meiner Kennkarte. Der eine Kriminale folgte uns über beide Trambahnen. 17.09. Gegen 16 Uhr Schnellzug nach Dresden. Mit mir fuhren 4 kleinbürgerliche Leute. Sie hatten das Geld für die zweite Klasse, auch für Bier, es ging ihnen offenbar gut. Aber sie schimpften auf die SED, auf die Russen. Die Frau schmuckbehängt, man habe sie nicht zu ihrem Kind über die Grenze gelassen. Ein bäuerlicher Mann, die wahnsinnige Planwirtschaft, Gurken und Tomaten verfaulen. Und jetzt die landwirtschaftliche Ausstellung in Leipzig, die Bauern werden zwangsweise hingeschafft. Am vernünftigsten war noch ein älterer Konditor, aber unser Freund auch nicht. Ein Handwerksmeister behauptete, am Verhungern zu sein. Alles werde ihm weggesteuert. Dann sagte der Bäuerliche, das Schönste an unserem Leben war doch die Soldatenzeit. 29. September. Rita Schober ständig bei uns. Unser Fachgespräch geht regelmäßig um die Parteizensur. Bei jedem einzelnen Wort zittert man, es könne antimarxistisch Anstoß erregen. 30. September. 2 anonyme Zuschriften auf die LTI bezüglich. Ich sei verhinderter Nazi. In der LTI hätte ich angegriffen, was ich jetzt mitmachte. LTI, Seite 43 Mitte, Einheitsliste. Montagabend, 16. Oktober, Halle. Die offene Wahl gestern Vormittag. Ein Zettel ohne Möglichkeit eines Ja und Nein. Man wirft ihn in den Kasten. Geht man in die Kabine, so ist man als Neinsager entlarvt. Ich war entsetzt. Als ich aber abends wieder in das Wahllokal kam, war die Stimmung wesentlich anders. Alle waren zur Wahl gekommen. Es wurde ganz sorgfältig ausgezählt, über 1000 Zettel intakt abgegeben. Heute nun von überall her die gleichen Nachrichten. 12 Millionen Ja, einige 30.000 Nein. Vielleicht ist es doch ein ehrlicher Erfolg. Berlin, Mittwochnachmittag, 17 Uhr, 8. November 50. Wer eine Zustimmung geben will, den bitte ich, um der Bedeutung des Gesetzes willen, sich vom Platze zu erheben. Sehr, sehr desillusioniert. Statistenrolle und Zeitvergeudung langweiligster Art. Die Volkskammer. Man nimmt mit und ohne Aufstehen alles einstimmig an. Ich habe heute 2 Grundgesetze über vermehrte Länderkammer, vermehrte Ministerien akzeptiert. Ich weiß weniger als nichts davon. Und ich habe mich von meinem Sitz erhoben und dem großen Führer der SU zugeklatscht. Zweig murmelte starken Protest, als wir die ganz unbekannten 2 Gesetze annahmen, aber auch er erhob die Hand. Er murmelte noch stärkeren Protest, als wir uns für Stalin erhoben und klatschten, aber er erhob sich mit und klatschte mit. Habe ich aufgeschrieben, dass Settlercheck Max Hütte Präsidialrat nach Westen gegangen ist? Halle, 2. Dezember 50. Eva geht in ihrem Garten auf. Weller arbeitet ihn um und durch, pflanzt, verschönert. Die Kosten werden vierstellig. Aber Eva verdient selber viel und wem hinterlassen wir? 15. Dezember, Fraktionszimmer, Volkskammer Berlin. Es war eine schwere Nervenprobe und das Herz tat wieder sehr weh. Vor Beginn der Ausschusssitzung kam Rolf Agricola zu mir. Du musst die Berichterstattung für das Friedensgesetz übernehmen. Wir überlassen das nicht der LDP oder CDU. Und es muss ein angesehener Mann sein. Ich versprach, das schriftlich zu fixieren. Danach ging mir auf, man müsse mit ein paar freien Worten den Leuten ans Herz greifen. Meine Damen und Herren, dieses neue Gesetzbuch ist auch insofern demokratisch. Eine Rede hat höchstens 10 Minuten gedauert. Während des langen Rückwegs zum Platz prasselte großes Klatschen. Nachher von wirklich vielen Seiten, es sei sehr gut gewesen, endlich eine freie Rede. Agricola, er habe Blut geschwitzt. Ich hätte den falschen Pazifismus genau bezeichnen müssen. Nation habe auch nicht gestimmt. Es hätte imperialistische Regierung lauten müssen. Aber ein großer Erfolg sei es doch gewesen. Es war ein großer. Hinter mir die Regierung, vor mir die Volkskammer und über mir der Rundfunk und die ewigen Sterne. Dresden, 23.12.50, Samstagabend. Ich fand eine völlig feindselige Kritik meiner Molière-Studie in der Jenaer Universitätszeitung vor. Man behauptet, ich ginge mit den Begriffen Realismus, Surrealismus, Naturalismus falsch um, ich sei kein Mann des Fortschritts. Gleich darauf bekam ich aus West-Berlin einen pathetisch lyrisierenden Fehdebrief von einem ehemaligen Schüler, natürlich pseudonym. Er schildert einen düsteren Regentag, an dem ich im vorigen Jahr in Halle faszinierend wie immer von der Aufklärung geredet und die Ratio gepriesen hätte. Und dann sei unten mit ihren Fanfaren, den Gottverfluchten, da hat er recht, die FDJ vorbeigezogen und ich sei zusammengesunken. Seit vielen Jahren wechseln bei mir die Zeiten, in denen ich lieber schlafen gehe, mit solchen, in denen ich lieber aufstehe. Jetzt ist mir schon lange das Schlafengehen 100-mal lieber. 1951, 20. Januar. Ich glaube, ich bin hier Störenfried. Eva lebt hier ihren Petit Frau-Frau mit der Frau Richter, den Handwerkern, dem Kater, den Blumen. Ich bringe Unruhe, Missstimmung. Ich komme erschöpft, verstimmt, mein Schreibtisch ist in Unordnung, reingemacht. In jedem Augenblick wimmeln Gärtner, Tischler, Zimmermann. Seit Wochen möchte sie am Sonnabend ein Richtfest für ihre Arbeiter veranstalten. Sie wartet auf einen Tag, wo ich erst am späten Nachmittag zurückkomme. Und ich bin schon um 10 Uhr hier. Halle, 27.01.51. Der Verlag Rüthen und Löning wird irgendwie umorganisiert. Alle meine Verabredungen, buchstäblich alles, hinfällig. Ich muss mir immer wieder sagen, dies ist ein peinliches Nebenprodukt oder Zwischenspiel der Riesenumwälzung. Ich muss es mir aus der DDR-Lage erklären. Die Partei muss mit den Bürgerlichen paktieren, um den gesamtdeutschen Staat zusammenzukleistern. Eben deshalb muss sie mit äußerstem Radikalismus als Partei die eigene Linie wahren. Also warten. Ich werde auch Eva raten, sich mehr an die Musik zu halten. Dresden, Samstag, 10.02., 13 Uhr. Montag, Überprüfung der Aspiranten. Ich sagte zu Katja, nicht wahr, du sprichst mir von den gesellschaftlichen Bezügen. Wechselseitiges Feixen, Augurenlächeln. Ich sagte dann sehr ernst und ehrlich, ich sei, weiß Gott, ein überzeugter Kommunist. Aber diesen Quatsch mit Soße, diese Überspannung und Einseitigkeit könne ich nicht mitmachen. LQI, jetzt überall die Spruchbänder, Plakate, Deutsche an einen Tisch. Sonnabend, 10. März, Dresden. Frau Bauer erzählte, dass Neumark im Lager Bautzen an Tuberkulose gestorben sei. Ich erinnere mich seiner Beglücktheit, als ich ihn 1945 wiedersah. Er arbeitete damals in einem Ausschuss für die Vorbereitung der neuen Verfassung. Sehr herzlicher Brief Lerchs aus einer anderen Welt. Er schreibt, Nun beschwöre ich Sie, lassen Sie die Politik und machen Sie Ihr 18. Jahrhundert fertig. Die Politiker, gleich viel welcher Couleur, beschäftigen sich doch nur mit Abstraktionen statt mit Menschen. Es ist ein inferiorer Schlag. Und die Politik frisst ihre eigenen Kinder. So habe ich auch gedacht. Und dann hat mich der Teufel Hitler geholt. Und er soll mich nicht noch einmal holen. Halle, 7.4.51. Heute Eilbrief hier, Ende nächster Woche stünde in Erfurt ein neuer BMW für mich bereit. 1935. Ich meldete mich zu einem Fahrkurs an. Lute, der Fahrer. Sie werden noch ein kleiner Rennfahrer, Herr Professor. Ich las von 1 bis 3 ein sehr gutes italienisches Kolleg, ging dann erschöpft in die HO unter den Linden und frischte mich bei Schokolade und Spritzkuchen auf. Für den Abend hatte ich eine Bockwurst und Semmeln gekauft. Dresden, 14.04.51, Samstagabend. Ich fand Eva ein bisschen besser, aber ihre Frische hält nicht vor. 2 Minuten im Garten und sie ist durchaus in Atemnot. Jetzt um 8:30 hat sie sich schon wieder ermattet zu Bett gelegt. Früher konnte ich nur kein Provenzalisch, Altfranzösisch, Portugiesisch, Rumänisch, keine französische, spanische, italienische Grammatik, kein Latein und keine Philosophie. Heute kann ich auch zu alledem kein Marxistisch. Dresden, Montagmorgen, 16. April 51. Gestern Vormittag Fahrer, die sich meldeten. Ein Mann von 52 Jahren, Lindner, engagiert. Dresden, Sonntagnachmittag, 22.04.51. Im Zentrum aller Dinge hier der Wagen. Dunkelgrau, massig und elegant, 4 Türen, 25 Zentner, 55 PS. Ich bin überzeugt, nun heißt es im ganzen Dorf, Bonzenwirtschaft wie bei den Nazis, ausgebautes Haus, großfressiger Wagen, wann hängen wir den Judenklemperer? Halle, Stadt Hamburg. Der Wagen ist ein Glück und eine Vita Nova für Eva. Wahrscheinlich ist an der Besserung ihres Befindens zu 40% das warme Frühlingswetter schuld, aber sicher zu 60% der Wagen. Sie fuhr mit mir zum Chemnitzer Platz, kaufte Blumen, fuhr zu einem benachbarten Bilderrahmungsgeschäft. Wir waren am Montagnachmittag zusammen im Kino Schauburg, unermüdet zurück, und als unerwartet Gusti erschien, blieb Eva vergnügt und angeregt bis nach 11 auf. Schenkt mir zum 70. Benzin statt Blumen, verbreite ich überall. Sonnabend, 28.04. Die Kreislerin braucht 2 Zeugen, dass sie den Namen Sarah getragen hat. Ich wollte erst nur angeben, dass ich ihr am 13.02.45 den Evakuierungsbefehl überbringen musste. Dann fiel mir ein, Befolgung eines Gestapo-Befehls. Ich könnte mir das Schicksal Neumarks bereiten. Dresden, 24. Mai 51. Am Mittwoch mit Eva in die Sächsische Schweiz, bis ins Kirnitschtal. Dort knappe 500 Meter langsamer Waldspaziergang. Es machte Eva viel Freude. Aber welch traurige Freude. 1945 sind wir die vielen 100 Kilometer von München nach Dresden gewandert. Dienstag, 12. Juni, 9.15 Uhr, Dresden. Am Montag ein Brief von Peter Klemperer und seiner Frau. Am 5. Juni ist ihr 2. Sohn geboren worden. Berthold Viktor. Er wickelt, badet den Nachwuchs, damit sie Zeit zum Studium behält. Anni, die Großmutter, versteht das nicht. Und der Großvater dreht sich kreiselnd im Grabe. Berthold Viktor. Vorgestern kaum mehr als 2, diese Nacht 4 Stunden Schlaf. Aber Ordinarius in Berlin und überprüft. Ich war der einzige anwesende Kandidat. Genosse Klemperer, erzähle uns doch etwas aus deinem langen Leben. Was wollt ihr wissen? Dein Verhältnis zur Arbeiterklasse. Da begann ich mit meinem Lokomotivführer Eskimo vor etwa 60 Jahren und kam in Fahrt, ließ Georgs Lenin-Behandlung und andere Stücke meiner Referat-Arie folgen, ließ wiederholt einfließen, dass ich im Sektor Kulturpolitik zu Hause wäre, Montesquieu könnte, ein Handbuch der deutschen Arbeiterbewegung vermisste, in marxistischer Theorie gar nicht zu Hause sei, erntete mit alledem sichtlichen Erfolg und brillierte eine volle Stunde. Nachher gab es freudiges Händeschütteln, ich Also im Ganzen genügend? Sie? Die Partei freue sich, dass ich ihr Genosse sei. Ich stünde in der vordersten Front. Erinnerung an einen Simplicissimus-Witz. Der Prüfende zu einem ignoranten Chorstudenten. Bestanden. Empfehlen Sie mich bitte Ihrem Herrn Vater, dem geheimen Ministerialrat. Dresden, Mittwochnachmittag, 20. Juni. Wir fuhren hier um 23:30 nach Piskowitz. Agnes haust noch immer in der grünen Barackensiedlung. Das Haus, in dem wir 45 wohnten, ist jetzt ganz abgerissen. Steine, Sand, Bretter zum Neubau sind angefahren, aber zum Bau kommt es nicht. Vorderhand werden 6.000 Mark gebraucht. Eines war diesmal anders. Die kleine, unartige, im Wesentlichen wendisch sprechende Marta ist ein aufgewecktes, zartes Ding von 13 Jahren geworden, das fließend Deutsch spricht. Marka ist Pionierin, sie möchte so gern zu den Weltfestspielen nach Berlin. Die Mutter hat Angst, da könnte dem Kind im Gedränge etwas zustoßen. Und dann die Geldfrage. Ich redete der Mutter gut zu und schenkte der Marka einen 50-Mark-Schein. Der Wagen. Neulich das Kugellager, dann bricht eine Schraube, dann bricht der Schraubenschlüssel, dann ist der Benzintank am Deckel gesprungen, heute früh versagt die Benzinpumpe. Wenn nun unsere ganze DDR Ähnlichkeit mit meinem schönen BMW hat, auf dem keine Garantie liegt und der von Anfang an in allen Knochen knackt. Sonntagnacht, 8. Juli, 51. Zwischen 9:30 und 9:30 muss Eva einen Herzschlag erlitten haben. Sie lag starr, mit offenem Mund und offenen Augen, aber ganz friedlich und ganz unverzerrt auf dem Rücken. Als ich ihr 9:30 den Tee ans Bett brachte. Als sie sich 9:30 hinlegte, sagte sie, besonders gut fühle sie sich nicht, klagte über Druck auf der Brust. Es war nicht anders als 100 Mal in der letzten Zeit. Ich pflegte sie eine Stunde später lesend oder schlafend zu finden. Ich rief Trude Scherner. Frau Richter kam. Wir sahen alle drei sofort, dass es zu Ende war. Ich telefonierte vergeblich nach einem Arzt. Schließlich kam Grube. Er sagte sofort, tot. Wahrscheinlich schon eine Stunde und länger. Er sagte, sanfter Tod. Kein Leiden. Montagnacht, nach 12 Uhr, 9. Juli 51. Andauernde Geschäftigkeit. Ich holte mir Gusti Wiekart im Wagen her. Langer herzlicher Besuch über Mittag und Kaffee. Hilse angerufen. Langer Spätabendbesuch Grubes. 12. Juli 51, 5:30 morgens, Donnerstag. Heute wäre Eva 69 geworden. Heute sollte ihr Garten fertig sein. Gestern 13.15 Uhr hat sie ihre Trauerfeier in Tolkewitz gehabt. Kitzing mit dem großen Mercedes, Rita für die Fakultät, Hartwig Kirchner für das Seminar, Frau Stahl. Vom Kulturbund Halle, Frau, der Name ist weg. Über 100 Teilnehmer, eine Fülle von Blumen, Kränzen, Schleifen, zwei Präludien von Bach, eine sehr ruhig und schlicht abgelesene Rede Gustis, ein ebenfalls würdiger Speech Hilses. Am späteren Nachmittag fuhren unsere Gäste ab. Doris blieb, mit ihr und Trude saß ich abends bis nach 10. Nachher noch dösend und blätternd allein bis gegen 1. Die Komik fehlte nicht. Der alte Lektor Rummel hat irgendwas irgendwie verhört und schreibt an die hochverehrte Frau, an Eva, ein Beileidsschreiben zu meinem Tode. Dienstagabend, 23 Uhr, Dresden, 31. Juli, 51. Gestern in Halle. Heute bei schwerster Hitze Trude nach Falkenstein zurückgebracht, um sie bald wieder zu holen. Ich muss eine Hausdame, der Kater eine Freundin haben. Freitag, 17.08.51. Ich kündigte ein Pflichtwahlfachkolleg für alle Fakultäten an, unnötigerweise, aber im Reden betäube ich mich. Einmal vor Einsamkeit abends eine Stunde bei Gusti Wiekart. Nichts hat mehr Sinn ohne Eva. Ich kann nicht an ihre Weiterexistenz glauben, ebenso wenig an ihre Nicht-Existenz. In den letzten Jahren habe ich sie meinem Ehrgeiz geopfert. Sonnabend, 6. Oktober 51, morgens 7 Uhr. Berlin, Romanisches Institut. Am Nachmittag, Freitag, 5.10., erschienen Inge und Peter. Wir tranken zusammen Kaffee. Peter hat 2 Tage in Moabit gesessen, weil sein Name unter einer Friedenskomitee-Einladung steht. Er ist unter Polizeiaufsicht. Dienstag, 9.10., der 70. Ich hielt erst meine üblichen Vorlesungen. Das Seminar fiel aus, stattdessen große Kaffeetafel. Ansprachen die hübscheste von Hartwig Kirchner. Um 19 Uhr Empfang. Hier die großen Ansprachen, die Masse der Geschenke. Ein riesiger Blumenkorb, der Glückwunsch des ZK, wie er im Neuen Deutschland steht. Dort auch der Artikel von Hans Meyer, worin von meinem Glück gesprochen wird, Eva noch als Gefährtin zu haben. Meyer ist offenbar unschuldig, er war lange im Westen. Traum. Ich fahre in einem Auto. Es klirrt und der ganze Aufbau fällt ab. Ich fahre auf dem bloßen Gestell weiter, stoße gegen eine Mauer und der ganze Unterbau löst sich in nichts auf. Dabei bin ich unverletzt, unberührt von irgendwelcher Angst, nicht einmal von der Schrecksekunde. Dresden, Mittwochabend, 19 Uhr, 7. November. In der Übermüdung ging es gestern mit mir durch. Als ich das Kolleg über Humanismus begann, begann draußen FDJ zu blasen und zu pauken. Sie hatten vom Fenster Aufstellung genommen. Ich sah ständig die Bewegung der gekreuzt erhobenen Hände mit den Paukenschlägeln. Die verfluchte HJ-Bewegung. Ich schickte heraus, man solle aufhören. Es wurde noch ein Lied gepaukt. Ich schickte noch einmal heraus. Sie zogen ab. Ich sagte erbittert, so gehe das nicht. Bei uns werde mit dem Kopf gearbeitet. Ich sei Freund der FDJ. Aber so schade sie sich und uns. Es wurde getrampelt. Von wenigen. Die meisten saßen betroffen still. Dresden, Montagmorgen, 26. November. Mein Direktorzimmer im Institut ist bedroht. Ich werde es wohl mit Kraus teilen müssen. Ich hänge mein Herz an so viel Jämmerlichkeit und oben in Dölzschen liegt Eva. Wie viel Verrat nach allen Seiten. Von meinem Gefallen an Hartwig Kirchner gar nicht zu reden. Dienstag früh, Silvesternacht. Am 8. Juli ist Eva gestorben. Und ich bin Ordinarius in Berlin geworden und Ehrendoktor hier und strebe die Akademie an. 1952. Sonntagvormittag, Dresden, 27.01. Seit Evas Tod nur übertäubte Tage. Immer das böse Gewissen. Am Donnerstag in Berlin Prüfungen. Um 15 Uhr nach Halle zur Senatssitzung. Hartwig Kirchner und Johannes Klare im Wagen. Hartwig Kirchner, Sie könne doch nicht einer atheistischen Partei beitreten. Bei dieser Gelegenheit erfuhr ich, dass sie Katholikin. Dresden, Mittwochvormittag, 20.02. Ich bin in jeder Richtung todmüde. Am meisten lockt mich Gustis Angebot, den Oberstock ihres Hauses zu nehmen. Wir sind jetzt viel zusammen. Wir lachen immer beide, dass kein rechter Streit mehr zwischen uns zustande kommt. Grund nicht nur das Alter, ich bin weit nach links gerutscht. Und beide sind wir mit den ästhetischen Ideen der SED wenig einverstanden. Alle meine Vorlesungen und Seminare, in Berlin wie in Halle, sind ein verzweifelter Kampf für die Freiheit des Geistes. Sonntagnachmittag, 2.3. Am Leibniztag soll ich in die Akademie aufgenommen werden. Ich fuhr zu Rita. Es war die Rede von der Neueinrichtung meines Lebens. Aufs Tiefste beunruhigte mich Ritas Vorschlag, nimm doch Hartwig als eine Art Hausdame zu dir. Ich sagte, das sei ein bisschen gekuppelt. Hartwig sei zu jung dazu. Sie gefiele mir zu gut. Ich käme mir jetzt schon manchmal wie ein Verräter an Eva vor. Samstagabend, 8. März, Dresden. Die Affäre Hartwig ist ein Spiel, das in die Realität hinaustritt, mich belastet und nicht loslässt. Donnerstagmittag im Casino redete in Gegenwart Hartwigs Margarete Steinhoff wieder töricht daher, Hartwig solle ein Zimmer in meinem Haus bekommen und mich in meinem biblischen Alter betreuen. Ich zog es ins Lächerliche. Hartwig schwieg. Montag oder Mittwoch ist es sehr ernst geworden, sehr bittersüß. Hartwig zuerst hat mich geküsst und mir gesagt, sie haben mich wirklich lieb. Es klingt alles so komisch. Und die Komik der Sache steht unter meinen Ängsten fast an erster Stelle. Sonnabend Dresden, 29.03.1952. Hartwig. Am Dienstag fand ich einen Brief von ihr vor. Zwischen spielenden Zeilen viel Liebe. Rita ist im Bilde und hält die Sache für realisierbar. Mich erfüllt das ganz und gar. Alles andere versinkt. Sonnabend, 5. April. Hartwig war Donnerstag zum Freitag 22 Uhr bis 6 Uhr in meinem Direktorzimmer. Frau Vogt brachte mein Bettzeug und Kaffee und Bröde für mich, und ich wusste nicht genau, ob Hartwig sich im Zimmer 4 versteckt habe, und um 10 erschien sie wirklich. Und dann kam die erste Reinmachfrau noch vor 6, und Hartwig war noch bei mir, und es war eine recht lange und fatale Stunde, bis es ihr gelang, unbemerkt ins Zimmer 4 zurückzukommen. Sonntagnachmittag, 20. April 52. Was ist denn an der Fieberwiese los? Am Alex ist doch da. Ich entdecke das neue Berlin. Am Alex ein großes HO-Restaurant. Wir aßen zu Abend, es war so hübsch, dieses Beisammensein. Der Kreis schließt sich. 1904 die erste große Liebe in Berlin, damals in der Potsdamer Straße, jetzt im demokratischen Berlin mit 70 Jahren in neuer Liebe zu einem jungen Mädchen, das mir eigentlich fremd und doch so vertraut ist. Dresden, Sonntagmorgen gegen 9 Uhr, 25. Mai 52. Am 23. Freitagmorgen erschien Lindner. Wir holten der Reihe nach ab, Hartwig, Rita und Robi waren bei Zeiten auf dem Standesamt Berlin-Mitte. Komisch, würdig, peinliche Zeremonie. Der Standesbeamte, eine zerknitterte, drollige Persönlichkeit, hielt nach dem juristischen Akt eine feierliche Rede mit vielen Zitaten und mit dem 5-Jahr-Plan am Schluss. Es ging mir doch tief zu Herzen, dass nun Hartwig in aller Legalität an mich gebunden ist. Gestern allerhand aufgehäufte Korrespondenz erledigt. Mit Aufräumen des Chaos begonnen. Nach dem Abendbrot zu Gusti, grundig's dort. Hartwig sehr ermüdet. Ich brachte ihr um 10 Frühstück ans Bett und ließ sie weiterschlafen. Es ist jetzt Mittag. Eva Klemperers recht früher Tod kommt aufgrund ihrer langen, schweren Krankheitsgeschichte nicht unbedingt überraschend. Und dann trotzdem plötzlich. In all den Tagebucheinträgen haben wir sie immer nur durch die Augen ihres Mannes kennengelernt. Aber sie war immer und überall präsent. Und für ihn bleibt sie das auch über ihren Tod hinaus. Sie haben so viele Jahrzehnte zusammen verbracht, private wie politische Krisen überstanden und neue Beginne gefeiert. Letzteres hat sich für mich zum Beispiel an den Feiern der Hochzeitstage und den Geburtstagstischen gezeigt, die je nach wirtschaftlicher und politischer Lage mal richtig mager, mal opulent und auch manchmal komplett ausgefallen sind. In der kommenden Folge beginnt für Viktor Klemperer also ein neuer, letzter Lebensabschnitt, zusammen mit seiner neuen Frau. Ihr findet die Folge ab sofort in der Deutschlandfunk-App und auf allen Plattformen, auf denen ihr Podcasts hört. Und wenn ihr noch mehr Hintergrundwissen erfahren möchtet über die Zeit der DDR, findet ihr dort auch eine Sonderfolge. In der widme ich mich den vielen Themen, die wir heute angesprochen haben, nochmal ausführlicher. Ich freue mich sehr, wenn ihr reinhört. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge. Ciao. Und wenn ihr Lust habt auf noch mehr Geschichte, dann habe ich noch einen Tipp für euch. Alles Geschichte. History von Radio Wissen. Da geht's um historische Ereignisse, die die Welt erschüttert haben, wie die chinesische Kulturrevolution oder die Mondlandung, aber auch um Erfindungen wie die Geschichte von Kanalisation und Toiletten oder des künstlichen Lichts. Alles Geschichte. History von Radio Wissen, jetzt in der ARD-Audiothek-App.